Austernass und Braten oder Austernass, gedacht ich, dass es doch nicht gut, wenn man alleine isst und ruht, wenn man alleine isst und ruht. Besser glaub ich muss es sein. Sitzt man am Tische nicht allein, sitzt man am Tische nicht allein. Und darum, Kind, entschließe dich und sage, Gustchen, willst du mich? Und der Frieden liebt so viel er kann. Ich habe Haus und Hof und Feld und eine Küche wohl bestellt und eine Küche wohl bestellt. Dann leg ich ruhig mich aufs Ohr und träume, während du mir singst, bis dass du mir den Kaffee bringst, bis dass du mir den Kaffee bringst. Seit Gott der Herr die Welt gemacht, ist einmal nun so hergebracht, ist einmal nun so hergebracht, dass Weiber bei den Männern sind.